Wir befinden uns im 3. Jahrhundert vor Christus in Alexandria. Damals gab es in dieser Hafenstadt die größte Bibliothek der Welt mit vielen hunderttausend Schriftrollen. Und natürlich bemühte man sich damals darum, diese Bibliothek möglichst komplett zu halten. Auch die Tora, das jüdische Gesetz, also die 5 Bücher Mose, heute Teil unseres Alten Testaments, sollte in der Bibliothek von Alexandria zu finden sein. Aber es gab ein entscheidendes Problem. Die Tora war nämlich in hebräischer und aramäischer Sprache verfasst. Weltsprache war damals aber Griechisch. Auch die Juden, die damals in Ägypten lebten, verstanden kein Hebräisch mehr. Sie sprachen Griechisch. Das ist die Ausgangssituation für das wohl größte Übersetzungsprojekt der damaligen Zeit, der Antike. Die hebräische Bibel musste also ins Griechische übersetzt werden. Und zu diesem Zeitpunkt kommt eine alte jüdische Legende ins Spiel. Sie erzählt, dass der hohe Priester von Jerusalem gefragt worden sei, ob er bereit sei, die Tora zur Verfügung zu stellen und Übersetzer zu benennen. Und da hat man dann gesagt, damit das eben repräsentativ ist, aus jedem israelitischen Stamm 6 Übersetzer, sodass wir auf 72 kommen. Und da kam so eine ganze Delegation von diesen 72 Leuten, der Sage nach, mit der Tora nach Alexandria. Also der Ort des Geschehens ist zunächst mal Alexandria in Ägypten. Wobei man heute nicht ganz sicher sein kann, ob wirklich alles, was wir an Septuaginta-Übersetzung haben, dort entstanden ist. Professor Knut Usener lehrt und forscht an der Kirchlichen Hochschule in Wuppertal und beschäftigt sich mit den sogenannten alten Sprachen, genauer gesagt mit Altgriechisch und Latein. Septuaginta ist lateinisch und heißt 70. Weil es 72 Übersetzer gewesen sein sollen, die die gesamte Übersetzungsarbeit vom Hebräischen ins Griechische in nur 72 Tagen erledigt haben sollen, bekam das Werk diesen Namen. Mittlerweile ist man sich aber ziemlich sicher, dass deutlich mehr als 72 Menschen an der Übersetzung gearbeitet haben und dass die gesamte Übersetzungsarbeit auch tatsächlich deutlich länger gedauert hat. Vermutlich waren die letzten Texte erst Ende des 1. Jahrhunderts nach Christus fertig übersetzt. Ein echtes Mammutprojekt, erst recht für die damalige Zeit. Trotzdem geriet diese Version des Alten Testaments nach und nach etwas in Vergessenheit. Professor Knut Usener. Im Verlaufe unserer Geistesgeschichte, ich spreche jetzt vom westlichen Abendland, hat es sich eingebürgert, sozusagen immer vom hebräischen Text auszugehen. Und der ist immer übersetzt worden. Also der ist ins Lateinische übersetzt worden durch Hieronymus, der ist dann von Luther ins Deutsche übersetzt worden. Und alle Menschen, die das Alte Testament in eine andere Sprache transportiert haben, haben den hebräischen Text als Ausgangsbasis genommen, als Quelltext sozusagen. Zumindest für den deutschsprachigen Raum hat sich das mit dieser deutschen Übersetzung des griechischen Alten Testaments, eben der Septuaginta Deutsch, nun geändert. Und was hat man nun davon? Müssten die Texte nicht eigentlich gleich sein? Müssten sie. Sind sie aber nicht. Die Unterschiede sind zum Teil klein, aber es gibt sie. So schimmert zum Beispiel ganz am Anfang der Schöpfungsgeschichte in der Septuaginta sogar ein wenig Gedankengut des griechischen Philosophen Platon durch. Die Erde aber war unsichtbar und ungestaltet, heißt es da. Unsichtbar. Diesen Begriff findet man in den Werken Platons häufig, wenn es um die Beschreibung des Göttlichen geht. Zum Vergleich: Und die Erde war wüst und leer, übersetzte Luther aus dem Hebräischen. So kommt man beim Lesen der Septuaginta Deutsch also plötzlich ganz nahe an die Zeit heran, in der das Christentum entstand. Und das ist interessant. Denn beim Übersetzen der Texte vom Hebräischen ins Griechische flossen, wie immer bei einer Übersetzung, eben auch Interpretationen der Übersetzer mit ein. Wir haben andererseits beispielsweise eine dichte Verwebung von einem ursprünglich hebräischen Text, der also aus einer ganz anderen Kultur kommt, mit Kultureinflüssen aus dem griechischen Bereich. Wir haben philosophische Einflüsse vom Griechischen, wir haben speziell auch dichterische Einflüsse, beispielsweise aus der Lyrik, beispielsweise aus dem Epos, die also da sprachlich bei der Übersetzung wirksam sind, die aber durch den hebräischen Text als Vorgabe gar nicht gerechtfertigt werden können. Mit anderen Worten, die Septuaginta und auch ihre Übersetzung ins Deutsche sind Fenster in die Zeit des 1. Jahrhunderts nach Christus und damit in die Zeit, in der auch die Texte des Neuen Testaments entstanden sind. Das kann man in der jetzt erschienenen Septuaginta Deutsch auf einen Blick sehen. Wo es Unterschiede zwischen dem hebräischen und dem griechischen Text gibt, erscheint die Übersetzung in kursiver Schrift. Legt man zum Beispiel eine Luther- oder eine Einheitsübersetzung daneben, kann man die Unterschiede gut vergleichen. Und wer soll die Septuaginta Deutsch nun nutzen? Ist das etwa 1500 Seiten starke Buch vor allem eine Fundgrube für Historiker, Theologen oder Philologen? Noch einmal Professor Knut Usener von der Kirchlichen Hochschule in Wuppertal. Wir wollen also einen Text vorgelegt haben, der für den Gemeindegottesdienst verwendbar ist. Jeder Pfarrer hat natürlich seine eigenen Vorstellungen davon, wie er das machen möchte, aber sie ist dafür eine gute Grundlage. Sie soll allerdings eben auch mehr als das leisten. Für die orthodoxen Christen ist es sicherlich eine lang ersehnte Grundlage, das ist ganz klar, aber auch für andere Christen, für protestantische oder römisch-katholische Christen ist es durchaus denkbar und wünschenswert. Vielleicht in Auszügen, das muss jeder erst probieren, aber sie ist sicherlich eine verlässliche, gute, neue Grundlage. Und vor allen Dingen ist sie eben auch eine Grundlage, um theologisch weiter an der Tradition unserer Bibel zu arbeiten.